unseren drei in dem einen Blick so roh, dass wir doch schon nehmen, geht es kämpfen nur. Unseren drei in dem einen Blick so roh. Schiff und Städtchen in ein Viertelskästchen.